Botschaft dabei und nicht übersehen werden, dass bei aller Mannigfaltigkeit des hier Gezeigten der Maler dem sportlichen Geschehen noch am fernsten steht. Er arbeitet zwar, das muss man ihm zugutehalten, unter besonders erschwerenden Bedingungen. Er hat die starke Konkurrenz der Fotografie und des Films zu bestehen. Das Auge vor allem des Sportmannes ist von der Exaktheit der Wiedergabe des sportlichen Geschehens durch die optische Linse verwöhnt. Er ist deshalb geneigt, dieselbe unbedingte realistische Wirklichkeit vom Maler zu verlangen und übersieht, dass die Kunst des Malens aus ganz anderen Ursprüngen entstand und deshalb auch zu ganz anderen Ergebnissen führt. Es werden darum im Allgemeinen falsche Maßstäbe angelegt bei der Bewertung der Malerei auf sportlichem Gebiet, was ersichtlich eine deutliche Entfremdung zwischen Sport und Malerei zur Folge hat. Der Sport hat dem Maler deshalb nur wenig Aufträge gegeben. Umgekehrt ging der Maler meistens nur von außen veranlasst, nicht aus künstlerischem Drang und innerer Ergriffenheit an die Darstellung sportlicher Motive. So ist doch manches mystisch-symbolhafte zu erklären, dem wir auf dieser Ausstellung im Malerischen begegnen.